In Zusammenhang damit, dass sich das südkoreanische Regime vom Beginn des neuen Jahres an für die Konfrontation mit den Landsleuten und die Kriegsmachenschaften einsetzt, gab der Sprecher des Konsultativrates für nationale Aussöhnung am 12. Januar eine Erklärung ab. Der Sprecher verurteilte die unbesonnene Handlung des südkoreanischen Regimes als unverzeihliche Beleidigung gegen das Wohlwollen und die Großmut der patriotisch gesinnten DVJK und als böse Provokation gegen das Streben und den Wunsch der Nation. Weiter erklärte er folgenden prinzipienfesten Standpunkt. Erstens soll die südkoreanische Regierung über die Folgen ihrer bisherigen hartnäckigen Konfrontationspolitik gegen die Landsleute tief nachdenken und eine mutige Entscheidung zum Abschied von ihrer falschen Vergangenheit treffen. So soll sie einen Neustart machen. Sie soll nicht wie heute die prinzipienfeste Forderung der DVJK unbegründet als List zur Abwälzung der Verantwortung für den Bruch der Süd-Nord-Beziehungen und als typische Offensive für Einheitsfront bezeichnen. Sie soll mit den unsinnigen Taten dazu aufhören, die Maßnahmen zur Verstärkung der Selbstverteidigungskräfte der DVJK und ihre vorzüglichste sozialistische Staatsordnung mit Provokation und Menschenrechtsverletzung in Verbindung zu bringen. Wenn die südkoreanischen Beamten nicht wie ihre Präsidentin Dakunhe, die von der Bevölkerung im Stich gelassen und eine lebende Mumie geworden ist, ein elendes Schicksal des herrenlosen Hundes erleben wollen, sollen sie sich vernünftig benehmen. Die Politik für die Konfrontation mit den Landsleuten ist eine dumme und absurde Tat und wird bloß ihren Selbstuntergang beschleunigen. Das sollen sie Bescheid wissen und ihre Pflicht tun. Zweitens soll die südkoreanische Regierung genau begreifen, dass die Kriecherei und der Landesverrat kein Weg zum Fristen ihres erbärmlichen Daseins sind, auch wenn sie die USA für ihren Gott hält und ihnen blindlings gehorcht. Sie soll die dummen und gemeinen Illusionen loswerden, dass sie nur gestützt auf die USA überleben kann. Vor allem soll sie einen politischen Wandel von der Abschaffung der Atomwaffen Nordkoreas zur Abschaffung der Atomwaffen der USA herbeiführen und nicht in der proamerikanischen Politik, sondern in der antiamerikanischen ihren Ausweg finden. Drittens soll die südkoreanische Regierung baldigst auf den patriotischen Vorschlag der DVJK eingehen, durch die Verbesserung der Nord-Süd-Beziehungen einen breiten Weg zur selbstständigen Wiedervereinigung Koreas zu eröffnen. Sie soll mit allen Handlungen aufhören, die der Forderung der Nation und dem Streben der Zeit zuwiderlaufen. Sie soll nach der Hand des Wohlwollens und der Großmut der DVJK greifen, die ohne Problematisierung der falschen Vergangenheit mit allen Hand in Hand den Weg zur Landesvereinigung beschreiten will. Sie soll genau wissen, dass es die klügste Tat und letzte Wahl ist. Die DVJK-Seite will erneut klar machen, wenn man die tiefe Bedeutung des patriotischen Appells der DVJK richtig begreift und eine vernünftige politische Entscheidung trifft, kann man als Partner eine neue Geschichte der Wiedervereinigung Koreas schreiben. Aber wenn man es hartnäckig ablehnt, wird man ein tragisches Ende haben. Zum Schluss warnte der Sprecher, wenn sich die südkoreanische Regierung dem Streben und der Forderung der Nation und der Tendenz der Zeit zuwider weiterhin für die Konfrontation mit den Landsleuten und die Kriegsmachenschaften einsetzt, kann sie der harten Verurteilung durch die Nation nicht entgehen.